Hallo Fritz, wir reden heute über die Zeit, wo du zwar in Bernberg wohntest, deine Eltern dort, aber wo du nachher dann zum Studium nach Karlsruhe gingst. Und zuerst sollst du vielleicht erzählen, wie du überhaupt zu dem Studium kamst und wie das ging, dass du dann unter dem Semester natürlich in Karlsruhe warst und nur in den Ferien zurückkamst nach Bernberg, ja? Ja, das war also so, dass ich eigentlich so gedacht habe, naja, Architektur, sowas hatte ich gemeint gehabt, kann man studieren. Aber das war dann so, dass ich bei der Unterlagen für dieses Studium, also zur Anmeldung schon, was für sich Zeichnungen, zum Beispiel Aquarelle oder sowas, vorweisen musste. Und das hatte ich ja gar nicht. Und ich habe auch nicht noch keine Ahnung gehabt von Wasserfarben oder sowas. Nicht? Also Aquarellen ist es nicht. Und so war es dann auch, dass ich allerdings auch dann mit Christian besprochen habe und der hat sich wohl erkundigt. Naja, gibt auch ein Bauingenieurwesen. Ja, gut, also machen wir das. Dann habe ich mich da angemeldet. Da war der Termin auch schon überschritten für Sommersemester. Und dann hat es für mich mal geheißen, also jetzt muss ich zuerst mal arbeiten noch. Und da war auch als Bedingung, ich müsste vorweisen, dass ich 6 Monate ein Praktikum auf einer Baustelle gemacht habe. Also war das eigentlich sowieso gut, dass ich jetzt mal zunächst mal auf eine Baustelle komme, nicht? Und da war das auch Zeit dazu. Und Christian hatte dann ja bei einem Gespräch mit seinem Rektor, er war ja da in der Schule, Lehrer in Seefeld, da im Markgräflerland, südlich von Freiburg. Und beim Gespräch hatte er davon erwähnt, dass ich da nicht zugelassen bin worden, dass ich keine Zulassung bekommen habe und müsste mich also jetzt dann für das nächste Semester wieder anmelden, fristgerecht. Und dann hat er so gesagt, aber wo, in Karlsruhe, hat der Rektor gemeint, ja, in Karlsruhe. Ach, da ist mein Schwager oder ist es der Großonkel oder der Onkel, jedenfalls egal, der ist dort Professor für Bauingenieurwesen, Stahlbetonbau. Ja, also den hat er dann angerufen und dann habe ich tatsächlich beim nächsten Semester, das war das Wintersemester 51, sozusagen bin ich angenommen worden. Und dann bin ich auch da dran gekommen. Und dann, ja, wie komme ich jetzt nach Karlsruhe? Dann hatte ich da jemanden kennengelernt, der auch was studieren wollte in Karlsruhe und der hatte dann Zugang zu einem Transportunternehmen oder sagen wir, ja, wie sagt man zu denen, ne? Fuhrhalterei. Fuhrunternehmen und dieses Fuhrunternehmen hatte dann eben uns beide mitgenommen nach Karlsruhe. Und dort habe ich natürlich beim Pedell, das war also der erstes Gespräch um also eine Übernachtung. Und diese Übernachtung habe ich noch gleich an dem Tage gekriegt. Allerdings, das war eine Liegestätte im Wohnzimmer und alle, wenn sie ins Schlafzimmer gingen, mussten sie da vorbei. Also das war nur ein Provisorium und da war ich ja nicht lange. Und dann habe ich beim Pedell wieder versucht, da was Neues zu kriegen und der hat mir dann noch was gegeben, das war dann in der Vorstadt. Es waren also irgendwo so 3, 4 oder vielleicht noch mehr Kilometer, die ich mit dem Fahrrad fahren müsste. Da habe ich, ja, da hatte ich, glaube ich, ein Semester lang gewohnt. Das war dann schon auch strapaziös, nicht? Also wenn es da geregnet hat oder so, ja, Straßenbahn ist dann noch nicht reingegangen. Und jedenfalls habe ich mich wieder beim Pedell gemeldet, ob er nicht doch noch eine andere Wohnung hätte und dann hat er zum Glück eine gehabt, die ich gerade zu Fuß erreichen konnte von der Uni und die habe ich dann noch bis zum Ende des Studiums gehabt. Da Nicht? warst du Zimmerherr. Da war ich Zimmerherr, ja, da hatte ich mein Zimmer gehabt. Warte mal, wie war das? Dusche war nicht. Nein, nein, auch Toilette allerdings, nicht ich alleine, sondern in der Ja. Familie. Und geduscht habe ich dann immer im städtischen Sport. Stadt, nee, musste in die städtische, wie heißt es dort, Badeanstalt. Badeanstalt gehen, nicht? Und dort, da war ich nicht der Einzige, da hatte ich auch Kollegen gehabt, die da auch mitgegangen sind, da sind wir Da haben wir uns waschen gegangen, also das war nicht schlimm, auch gleichzeitig ein bisschen schwimmen und so, nicht? Das war dann jede Woche einmal, nicht? Und dann habe ich ja, mir so vorgestellt, ja, wie läuft das jetzt? Na, da waren wir dann im Hörsaal, war gerade Mathematik, das war ja das Studium so eingeteilt, dass man die ersten 4 Semester lernt man sozusagen die wie Mathematik und Physik und so Sachen, noch nichts vom Bauen selbst. Da war ich dann in einer Reihe in einem Hörsaal gesessen, neben anderen, nicht? Und dann habe ich auch mit den Nachbarn eine Freundschaft angefangen, nicht? Und die hat sich dann auch bis zum Schluss gehalten. Es waren zwei aus Baden-Baden und einer aus, also Vorort von Karlsruhe, nicht? Und da waren wir eigentlich so. Drei waren wir immer zusammen, mehr oder weniger, die von Baden-Baden. Da war ich ja mehr auch schon mal bei denen zu Hause, mal eingeladen übers Wochenende, nicht, wo ich dann mitgefahren bin, mit dem, ja, mit dem Studierenden. Das war der Schneider Hans und der Heinz Diebold. Ja, Wart ihr dann danke. ganz nach Semestern geordnet? Ja, Das ja, waren ja, ja, alle also, Semesterläufe, ihr das war im Gleichsemestrige. Gleichsemester. Es war dort Ja. 3 Monate war das Semester und dann war wieder 3 Monate frei und dann wieder 3 Monate Semester und dann wieder 3 Monate Ja, frei. Ja, war. ja. Ja. Ja, war nur, also Vorlesungen waren nur 3 Monate, nicht? Ja. Ja, ja. Und manchmal habe ich dann ja auch eben auch über Freundschaften dann letztlich eine, ja, das habe ich am schwarzen Brett gesehen, dass da jemand, also ein Professor für Wasserbau und Wasserhydraulik, jemand sucht, so als Mitarbeiter. Da habe ich mich dann gemeldet, ja, da war ich sozusagen der Assistent vom Assistenten des Assistenten, ja, so Assistent 3 habe ich da so Sachen machen müssen. Unter anderem haben wir da auch, und da war ich dann in den Ferien dann auch dann in Ra Karlsruhe geblieben, weil man das ja im Institut also gemacht hatte. Also das eine war die Gegend um den Baldeneysee im Ruhrgebiet festzustellen, wenn der Damm bricht, ja, wie sich das Wasser auf diesem Gelände, wie hoch das steigen wird, nicht? Und das haben wir dann ein Modell gebaut. Aber das Und war eine nein, Semesterarbeit, nein, nein, nein, nicht? das war eine Arbeit, dafür bin ich bezahlt worden, nicht? Und da waren auch andere, ne? Da war ja auch ein Meister, der brauchte Leute, die das machen. Und zwar war ja da ein Gelände aufzubauen, wie es in Natura ist, mit Bäumen, wo Bäume sind, das war alles schon Im aufgemessen Modell. und als Modell bauen, nicht? Und da hatten wir dann eben das Profil, haben wir dann aus Blech, Am ja, Modellbau war er. Modellbau waren wir, ja, wir haben ein Modell gebaut für diese Gegend, genau hatten wir Querschnittswerte und die haben wir dann ja modellieren müssen. Um das Modellieren mussten wir praktische Profile machen aus Blech, haben wir die zugeschnitten, wie das denn ist, und sozusagen dann mit Beton gefüllt und die Oberkante war dann sozusagen im Blech ausgeschnitten, sodass man das genau am Blech abziehen konnte, nicht? Dass man die Form davon, das war dann schon, wo man sagen, Das ist relativ, anspruchsvoll. ja, anspruchsvoll. Also das mit der, man muss das ja mit der Hand schneiden, sowas kann. Das waren gerade Platten von etwa 30 cm Breite und die musstest du dann an einer Seite musstest du das Profil ausschneiden mit der Schere, der Blechschere. Wenn es gerade wäre, Ja, aber ein hätte man es an eine Profil. Maschine haben können, aber Ja. das rumzuschreiben und so weiter, das war da nicht drin. Und das haben wir dann Da waren auch gemacht. ältere Semester mit dabei. Ja, nein, also Ja? ja, Gott, einer noch, und das war der spätere Freund dann von mir auch, nicht, der inzwischen in Amerika ist. Wir zwei und der Meister und der Doktorand, der das geführt hat, mehr oder weniger dann die theoretische Seite, oder sagen wir auch die Durchführung des Versuches dann ausgemacht hat. Nicht? Und da war das dann so, doch, dass man den Baldeneystausee, den hatte man eigentlich nur als einen Wassertank gehabt, wo dann plötzlich, sagen wir, mit einem Schlag das Wasser reingelassen worden ist. Dann hat man gesehen, wie sich das füllt, und wie der Ablauf dann langsam vorwärts geht und letztlich dann in die Ruhr mündet. Es ist ja eigentlich Ruhrwasser von dem Fluss Ruhr, ja, was gestaut worden ist im Baldener Stausee. Und dann in diesem Gelände jetzt unterhalb der Mauer hat man jetzt das Profil gemacht gehabt mit den Blechen. Und dann hat man also festgestellt, wie hoch das Wasser da steigt und hat es dann praktisch, es war auch ein Maßstab angesetzt, ich weiß nicht mehr, wie der war, 1 zu 200 oder was weiß ich, zum Original. Ne? Und das habe ich dann mitbetreut, nur da zum Schluss, wo es dann durchgeführt wurde, also wo man diesen Tank dann geöffnet hat, um den Dammbruch zu simulieren, nicht? Da war ich gerade in einer Prüfung, das und konnte ich dann nicht Oh mitsehen. je, Ne? Ja, schade, ja. das war schade, aber das hat mich also, mich war da eher dann ja sowieso nervös bei der Prüfung, das hätte mich auch nichts gebracht. Ja, also das ist das eine Erlebnis damals und ich habe dann ja auch, wenn ich nach Hause gefahren bin, hatte ich ja als Student die Fahrt von Karlsruhe nach Werrenwag bezahlt bekommen. Ja, da hatte ich also einen Gutschein jedes Mal und da konnte ich also kostenfrei fahren. Das war Einmal natürlich, hin in den und Ferien und wieder, wieder einmal zurück. zurück. Ne? Und so war das dann, ist es so lange gegangen. Dann hatten wir, ja, die Freundschaft ging so weit, dass man ja oft Skat gespielt hat in der Freizeit oder wir waren mal dann wandern im Schwarzwald. Immer haben wir auch etwas zu tun gehabt. Einmal haben wir im Fach Vermessungswesen im Stadtpark war so eine kleine Kapelle, nicht Krematorium, sondern ein Alles Mausoleum. klar. Und das sollten wir vermessen, nicht? Und da waren wir immer jede zwei Leute, also ich und noch einer. Einer hat geschrieben, einer hat gemessen, oder waren wir zu dritt. Jedenfalls war das dann ja eine Arbeit, da hat man 2 Tage lang zu tun gehabt, nicht? Aber die hat man nicht dann am Stück machen können. Man hat ja auch wieder andere Fächer gehabt, die man besuchen musste, nicht? Und Wie viele machen. Wochenstunden waren dann so Vorlesungen oder Seminare Ja, oder Übungen? also es war eigentlich, meistens hat man, die Vormittage hat man eigentlich immer Vorlesungen gehabt. Das kam man nacheinander, nicht? Und dann hat man nachmittags mal Vorlesungen gehabt, aber nachmittags hatten wir dann ja auch Übungen gehabt. Übungen in Form einer Aufgabe, die gelöst werden musste, nicht? Später dann, also am Anfang ja nicht, aber später, wo man dann in das Bauingenieurwesen direkt reinkam, ja, dann wurden ja eben solche Sachen gemacht wie, stell mal fest, eine Trasse für die Eisenbahn von da bis dahin, von A nach B, die Strecke war gegeben im Gelände, die solltest du jetzt ausfindig machen, wenn der Zug nur was für sich, wie viel Prozent Steigung schaffen kann, wie man die Trasse bauen muss und dabei sogar das Material, wo man abtragen muss, als Auffüllmaterial dann verwendet, dass man sozusagen kein Rest hat, ja, wo man irgendwo lagern müsste, ja. Denn da ist es ja immer, geht es mal über den Tal, dann bis zum Berg und so weiter. Da war das mit dem Berg war nicht groß, dass man da einen Tunnel machen musste, sondern dann musste man abgraben und dieses Material musste man dann im Tal dann auffüllen, dass man da sozusagen die Strecke mit 3-4% da bauen konnte. Das war aufwendige Arbeit, weil man hatte keinen Computer oder sowas, das musste alles rechnerisch machen und krumme, Was hattet ungenau. ihr dann, einen Rechenstab da, Alles diese mit dem Rechenschieber, nicht? Und Rechenschieber? ja, und dann hatten wir auch so Säle, die musste man sich dann auch ergattern, dass man einen Saal kriegt, wo ein Zeichenbrett da ist, ja, und ein Tisch, da hast du so einen Tisch, einen großen Tisch wie der da jetzt hier, und nebendran das große Zeichenbrett, denn es waren ja auch Arbeiten, Plänen. Pläne zu machen, die auch eingereicht wurden. Es waren also immer eine Semesterarbeit von Jedes einem Fach. Semester. Nicht? Das waren also da mehrere Fach. Es war dann Stahlbau, es war Betonbau, es war dann Materialprüfung, Vermessung. Ja, das war so die wesentlichsten. Dann hast du Und mir dann, doch mal erzählt, ja. dass du jeweils deine Vorlesungen verkauft hast, Ach so, oder? ja, das war dann in den ersten Vorlesungen, wo man ja nur gehört hat und noch keine Arbeit. Also viele, gerade die, die von Baden-Baden gekommen sind, die sind ja eben manchmal zu spät gekommen oder das haben sie, oder haben es rausfallen lassen und haben mir dann, und ich habe in meiner Bürgerschule, die ich abgeschlossen hatte, ja auch Stenografie gelernt und Schreibmaschine schreiben. Allerdings dazu sind wir nicht gekommen, mangels Maschinen. Aber Stenografie haben wir gelernt und ich hatte dann also in den Fächern, wo man viel schreiben musste, weil man ja keine Bücher noch, hat man keine Bücher gehabt. Die waren A, eben unerschwinglich und B, auch gar nicht vorhanden und man musste also viele schreiben und ich hatte mit der Stenografie da schon etwas Backschisch, will ich mal so sagen, nicht? Freundschaftsgelder eingefangen. Und ja, man musste ja auch das Essen bezahlen. Man hat ja auch in der Mensa das ja nicht umsonst gekriegt. Aber Da war musste man schon. günstig, sicher in der Mensa zu essen. Da war er ja, war schon. Sicher, Ja. subventioniert, oder? Ein Teil War sicherlich bezahlt. funktioniert. Ja, das war schon relativ günstig. War eben auch auf dem Gelände. Das war ein Vorteil, dass ja alles auf diesem Universitätsgelände gebündelt da war. Die Institute und auch Bauingenieurwesen war ein großer Komplex. Man war eigentlich immer, wenn ich so denke wie heute in Heidelberg, die Institute, was weiß ich, immer woanders sind, gar nicht in einem sogenannten Campus. Ja. Das war in Karlsruhe schon eben, hieß ja auch Friedrichshafen, das war also Ja. von dem Herzog von Baden, nicht eine. Da war auch Maschinenbau ein Sektor, nicht? Und Elektrotechnik. Und was war noch? Elektrotechnik. Ja, auch Chemie und Physik. Aber das Bauingenieurwesen war dann auch eben in einem Komplex. Das war schon, es war kein Neubau. Es war ein Bau, der zwar auch getroffen worden ist, aber nicht so, dass man nicht rechtzeitig, sagen wir, instand setzen Setzen. konnte. Während das Hauptgebäude, das war dann aus Sandstein, was direkt an der Hauptstraße von Karlsruhe, riesiger Bau. Da war von innen nichts mehr zu sehen, nur die Außenwände standen da, Ah, so nicht? bombardiert, doch Von auch bombardiert, total in Karlsruhe. bombardiert und die Wände waren ja auch relativ dicken Sandsteinen gebaut, sodass das stehen geblieben ist und dann noch stand, als ich kam. Und da bin ich mal da reingegangen, obwohl es verboten war, aber da habe ich einen Großteil meiner Steinsammlung dort gefunden, weil dort Das unten Geologische das Institut. Geologische Institut war und da waren so die Was? Kleinigkeiten, also Lagen rum lagen quasi. rum, nicht? Man Die musste das hast schon genommen. suchen, aber es waren immer Stücke, die noch eigentlich so sahen, dass man sagen kann, ah, das sind schöne Stücke, Die hast du die hat er, behändigt. das hatte ich dann Behändigt. gehändigt, ja. Naja, das war da so Zeiten, wo ich noch Zeit hatte. Nicht? Es war ja Und am Anfang war vielleicht zwei Stunden Unterricht, vielleicht Mathe oder sowas und dann am Nachmittag vielleicht noch was. Aber in der Regel bezog sich das nur auf die Grundkenntnisse, aha. nicht? Die Und man brauchte, um das erzähl, Studium was weiterzuziehen. von den, also wenn du jetzt fortgeschritten warst, wie dann diese Schlussprüfungen waren, ob du da wahnsinnig Ach gelernt so, hast und geübt ja. hast Ja, und das war ja in zwei Schüben. Also das erste war dann, glaube ich, Bauingenieurwesen und Vermessungswesen. Da war das eigentlich schon ordentlich. Da musste ich mich schon zusammenreißen. Das heißt, man hat ja vorher hat man ja sozusagen Studienarbeit machen müssen, die schon mal zum Zeugnis gehörten. Da war ein Thema für mich, haben sie mir gegeben, also ich sollte einen Wasserbehälter aus Stahlbeton bauen, mit einer Pilzdecke. Pilzdecke, das war also der Abschluss dieses Zylinders, dieses Wasserbeckens mit Spannbeton, beziehungsweise dann auch diesen Behälter in Spannbeton zu machen. Das war damals eine neue Sache und ich habe mir da auch schwer getan. Habe ich aber trotzdem eine gute Note gekriegt, 4, 5. Das war also zwischen 4 und 5 war die beste Note, Ah nicht? ja, Und das war dann, gut. ja, und das war die Voraussetzung, dass du überhaupt zur Prüfung vorgelassen wirst. Da musst du ja schon was machen. Die Prüfung dann selbst war dann mit Fragen. Da hast du ein Fragenblatt gekriegt. Nicht jeder dasselbe, sondern mehr oder weniger verteilt. Wahrscheinlich einer, der viel weiter weg sitzt von mir. Das waren auch diese großen Tische da, nicht? Und da war dann vielleicht 2 Meter erst wieder einer gesessen, nicht? Und der Chef da, der ist immer dann durchgelaufen und da war es dann bei Grundbau, das war nur schriftlich. Bei Grundbau ist er da, ja, irgendwie habe ich da, na, ich war schlecht. Und da habe ich also, musste ich dann ins Mündliche kommen. Und da habe ich dann mir ein Buch besorgen können, was der geschrieben hat. Und habe das also relativ, nicht, dass ich es auswendig lernen konnte, es war unmöglich, aber ich habe für jedes Kapitel immer, immer irgendwas gewusst, ja, also mir vorgenommen. Ja. Und dann, als er mich dann geprüft hat im Mündliche, dann, wieso haben Sie da beim Schriftlichen so schlecht? Ja, sei ich. Hab ich gemogelt, habe gesagt, ich war nicht, ich habe Fieber gehabt und so weiter und es war eigentlich nicht richtig, dass ich da mich angemeldet habe. Ja, 4, auch Ah, 4,5 läuft Gewebe, ne? gegen. Ja, das war auch noch so, das habe ich gar nicht erwähnt, dass man nach 4 Semestern gibt es eine Vorprüfung über diese Sachen, die Die man da, du. die Grundlagen gehabt hatte, nicht? In Chemie. Ja, das war dann so, da waren wir zu viert. 4 Leute, also 4 Studenten und ein Professor, und dann hat er bei dem Linken angefangen, hat eine Frage gestellt, was eine chemische Frage, das und jenes, die hätte ich auch gewusst. Und dann, wenn der was nicht gewusst hat, dann hat er den Zweiten gefragt. Wenn der nichts gewusst hat, dann kam ich als Dritter dran, ja? Und dann, wenn ich es nicht gewusst, der andere. Ne? Und so war es dann da so, dass wir zwei Hintere, wir haben es meistens sind wir gar nicht dazu gekommen, etwas zu sagen, weil wir das auch nicht gewusst haben, was der da vorne war. Sodass das, ja, von euch beiden habe ich noch nie was gehört. Jetzt sagen wir, Sie hätten mal von da anfangen sollen. Mal Und von hat er der gemacht? Seite. Nein, dann hat er gesagt, ja, das hat er dann auch gemacht und hat dann mich eine Sache gefragt, die ich dann gerade nicht wusste. Und dann hat er gesagt, sind Sie zufrieden für eine 3? Und dann sage ich, okay, das bitte. Ja, das war schon beängstigend für mich. Aber ich dachte, ja, was ist denn jetzt? Aber das war dann, hat er, was, habe ich davon noch nie was gehört gehabt, der war die Frage, was er gemacht hat, ne? Das Was ist er mich unfair. gefragt hat, nicht? Sozusagen die Retourkutsche, ne? Weil ich ihn sozusagen Kritisiert hast. kritisiert habe, nicht? Hast du denn insgesamt dein Studium als eine gute Zeit empfunden? Ich frage das, weil ich habe mein Studium unglaublich genossen, aber es waren ja andere Zeiten. Hast du das doch als eine gute Zeit, wo du frei warst, Ja, wo du, gut, also es war ja habt ihr damals, auch in der ja gut, Stadt, seid ihr in den Ausgang gegangen, ja habt ihr mal was kaum, kaum, kaum, getrunken, ja, wir sind irgendwo zu einmal Skat, essen? ja, wir sind mal abends mal Skat spielen gegangen ins Gasthaus, nicht, und haben dann Bier getrunken, aber groß essen, kann ich nicht, das war einfach nicht erschwinglich für mich, das war auch, sag mal, ich habe ja nur sozusagen was miterlebt, wenn die zwei, die daheim waren, ja, die keine Flüchtlinge waren, die haben ja Geld gehabt. Ne? Der eine war ja, der hat ja eine, der eine hatte ja, die hatten ja eine Gastwirtschaft. Der war am Samstag sowieso schon gar nicht mehr gekommen. Der musste da helfen, am Wochenende Gastwirtschaft. Und woher hattest du denn Geld für unter der Woche Ja, und für unter der das Woche, das war Zimmer? das, was ich eben beim Bau in daheim auf Ehrenwag, nicht dort bei diesem Bauunternehmen in Stetten am Kalten Markt, ja, da habe ich immer Arbeit gekriegt. Und da habe ich dann meistens 2 Monate lang das Geld einfach gespart gehabt. Ich habe bei den Eltern dann zu essen gehabt und zu schlafen. Ich musste dann ja nichts ausgeben. Und sonst war auf Ehrenwag nichts auszugeben, als dass du, sag mal, im Gasthof irgendwie mal etwas spendierst oder gegessen hat man da nie. Also hat immer daheim gegessen, nicht? Aber Und getrunken und so hast du weiter, mir ne? nicht mal erzählt, du hättest von dieser Entschädigung etwas für Ach so, ja, das Studium das noch war gebraucht? ein, ja, das war dann eben möglich. dass ich als Flüchtling und eben durch den Lastenausgleich war ein gewisses Kapital zur Verfügung gestellt worden. Das war dann, glaube ich, 15.000 D-Mark damals. D-Mark? Dir Nein, nein, persönlich. Moment mal, war das D-Mark? D-Mark? Ja. Nein, nein, zuerst war die noch die Reichsmark, da haben wir dann nur 40 Euro. Wie war das? Also sagen wir mal 115.000 D-Mark. Und Die ganze Familie oder die du ganze Familie, persönlich? die ganze Aha. Familie, nicht? Und dann war dann nur möglich, das zu kriegen, wenn du gebaut hast. Wenn der Vater jetzt gesagt hätte, ja, jetzt wir bauen jetzt eine Hütte irgendwo hin, dann hätten wir das Geld sofort bekommen. Aber für diejenigen, die das nicht, also mit 15 bisschen wäre es ja nicht weit gekommen, wenn nicht sehr viel jemand dir geholfen hätte Nee. umsonst, ja. Und da haben wir dann ja, war das dann ja so mehr schon übergegangen als Erbe für die Nachkommen. Also mein Vater hat das so schon gar nicht benutzt, aber Christian und Richard, die mussten ja auch noch etwas kriegen. Dann habe ich mein Erbe gekriegt. Ja. Und das waren dann so irgendwie, war so um die, glaube ich, 150 pro Monat. 150 pro Pro Monat. Monat fürs Und für Studium, während Studium, des das heißt, ich Studiums. musste noch Studium bezahlen. Ich weiß nicht, das war für Semestergebühr ja auch. Semestergebühr, ja, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war 50 Euro oder sowas, 50 Also. Franken und dann das Wow. Zimmer bezahlen, das war dann Ja. auch so um die 50 rum, da waren schon mal die 100 weg. Da war also nicht mehr viel zu sagen, jetzt so, die Eisenbahn hast du zwar bezahlt bekommen, aber wenn du jetzt mit der Straßenbahn irgendwie fahren, musst du das schon selber Bist mit bezahlen dem oder Fahrrad so. gefahren, wenn Bin du viel mit dem konntest. Fahrrad gefahren, aber Aber habt ihr denn auch man mal muss so ja ein noch was Fahrrad zahlen, ich hast du musste ja was gemacht? zum Rasieren kaufen, ich musste das hat bei mir niemand gecheckt. Und Nicht? Essen? Und auch das Essen so, nicht? Da musste ich auch noch was ausgeben. Man hat zwar in der Mensa immer Mittagessen gehabt, aber etwas für abends hat man ja auch das Frühstück, das musste ich mir ja auch kaufen. Es war nur das Mittagessen in der Mensa. Ja, Aber das war seid ihr dann. vielleicht mal mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren oder Na, so? na gut, ja, also das war dann schon, als ich dann den Wunderlich kennengelernt habe, da bei dem, wo ich dann Assistent vom Assistenten war, ja, der war dann auch dort schon, so wie ich einer, nicht? Und dann, der hat mich dann mal oder öfters nach Hause mitgenommen, das war nicht weit weg, das war bei Bruchsal da. Ja, da habe ich die Familie kennengelernt, weil der ja auch aus der Tschechoslowakei kam, aus Asch. Nicht? Und Asch ist in diesem kleinen Zipfelchen, wo Eger ist. Ja, Nicht? weiß ich Also, wo. so ein Tal. Nicht? Ja. Und Waren wir schon damals, Eger. da war ich viel mit der Familie dann auch. Aha, Da zusammen. habe ich alle gekannt, auch die Schwester, seine Schwester, was hat die Schwester? Zwei Schwestern gehabt. Und einen Bruder, ja, die waren vier Kinder. Und Muss dessen nach drei. Vater, der hatte eine Tubenfabrik, Aha. wo man so noch mit Metall, also mit diesem Zink, Aluminium oder und Zink. dann, ja, hat man ja diese Tuben gemacht für Zahnpasta und Zahnpasta so. und alles Mögliche, auch Kosmetikartikel, nicht? Ja, gut, das war. Und mit dem habe ich auch dann die viele Wanderungen gemacht im Pfälzerwald. Fast jede Burg dort mal hingefahren mit dem Fahrrad und dann gelaufen, gewandert und so. Das war Und eine andere wunderschön. Frage noch, im Ja. Studium waren gar keine Mädchen. Ja, gut, von anderen, die was anderes studiert haben, also Aber in Bauingenieurinnen, nee, keine Bauingenieur Mädchen. war kein Mädchen, also es waren lauter Jungs und bei Mädchen waren vielleicht bei Chemie oder ich weiß nicht, bei Chemie waren dann schon Mädchen, das Mädchen auch, aha. Mädchen auch, ja. Pharmazeutik Ja, vielleicht noch aber oder mit denen so. kam man sonst ja nicht in Nicht Verbindung. du, ja. Außer im Fasching. Und Fasching habe ich dann nicht mitgemacht, nicht, weil ich ja niemand kannte und tanzen wollte ich auch nicht. Und da bin ich ja nicht hingegangen. Sind auch viele nicht gegangen. Also meine Clique da, die ist auch nicht zum Fasching. Die haben immer dann Fasching daheim gefeiert. Da war ich mal bei dem Diebold, das war in Oos. Nein, das ist anders. In Oos, das ist ein Fluss, der durch Baden-Baden fließt, ja, und in die Einmündung in den Rhein, nicht weit davon, ist dann ein Ort Baden-Os. Und dort war diese, hatten die da so eine Gastwirtschaft. Der Diebold war auch da in den Nachbarort, aber den der Ort weiß ich jetzt nicht mehr, wie der hieß. Und Sein Vater war auch Lehrer. kannst Also noch was zur Existenz als Zimmer her sagen? Also waren dort noch andere eingemietet Nein, oder nein, nein, der nein, das einzige war warst eine, du? nein, nein, das war eine Familie. Da war die Großmutter da, die Mutter da. Der Vater ist im Krieg gefallen. Der Großvater war schon gestorben. Und da waren zwei Töchter. Die eine Tochter war schon verheiratet, die waren Maus, aber da war noch eine Tochter, mit der habe ich bussiert. Also das war das Nebenerlebnis von Werdenwag mit Mädchen. Nicht? Aber es ist auch nicht viel passiert, war mal rumgeschmust und so, aber ich hatte immer Angst, dass jemand ein Kind kriegt. Nicht? Und Ja, deswegen habe ich das, also ich den so König, da habe ich das nicht sorgfältig gemacht. hast nicht gemacht. Okay. Das war zu Aber du gefährlich, ne? siehst, gefährlich, gefährlich, ein Zimmerherr zu haben und eine Ja, ledige ich hatte, Tochter ja im gut, ich Hause. hatte, ja, die waren Ja. nämlich sehr freundlich und also da habe ich immer, kam sie fast jeden Tag, also so waren wir dreimal in Die der Woche, Mutter oder bestimmt die die Mutter und Tochter? hat gesagt, sie hat dann noch Bratkartoffel übrig, ob ich nicht was essen will. Ja, Bratkartoffel esse ich gerne, ne? Und dann die alte Dame dann, Großmutter. die Großmutter, die hat dann immer, wenn sie zum Bett gegangen ist, musste an meinem Zimmer vorbei und hat mir immer ein Kuzli gegeben, Ein ein Bonbon. Bonbon. Aha. Und die war nämlich gebürtige aus dem Donautal, nicht weit vom Werdenwag. Der hat Aha. Werdenwag auch gekannt, Ah, nicht? das war Also aber nett. das, ja, das war so ein Zufall, nicht? Und Die die Witwe, Witwe, die der war mittlere, damals ja. 40 Ja, Jahre, glaube ich, verrückt, war ja. der alt, nicht? Ja. Die hat ihren Mann im Krieg verloren und dann habe ich auch mitgekriegt, nachher hatte also die, mit der ich poussiert habe, dann ja auch geheiratet. Das war aber, wie habe ich das überhaupt erfahren? Ich weiß nicht, wir haben ja oft ein Semestertreffen gehabt in Karlsruhe und da habe ich die vielleicht mal besucht So, und da habe ich das da rausgekriegt. aha. Aber sonst war dann nach dem Studium nur noch das Semestertreffen, das dann sag mal, hat man die angeschrieben, von denen man die Adresse hatte, nicht? Und da kam man doch immer etwa so 50 Leute zusammen von Ja, einem noch Semester von 300, mehrere Jahre später. ja, mehrere Ja? Jahre, das ging dann bis zum, ja, wie soll ich sagen, also das war, ja, also ich kann es nicht mehr sagen, aber es war bestimmt noch 20 Jahre danach, Ja? ja, also Ah, das haben wir 56, gar nicht 76, gemacht. Sowas. 76, ah, das war noch in den 90er Jahren, nein. Ah, Ja. interessant, das haben wir gar nicht gemacht. Da. Ja, Entweder ja. waren man Studienfreunde Ja, und die ja. blieben die Ja, paar und die ja. Ja, anderen nee, das war ja wie wieder wir auch im Gymnasium. Im Gymnasium haben wir ja auch dann unsere Treffen in Schärding, ja, ja, in Schärding Schärding dran gehabt, gemacht, ja. nicht? Und da waren wir allerdings nicht so viel, wir waren insgesamt nur 15 also die Hälfte Mädchen, die Hälfte Jungs und die waren beim ersten Mal wohl alle dabei, aber beim zweiten Mal war schon ein bisschen weniger und gegen Ende waren wir nur noch drei, die Ja, gekommen sind. ich Ja, weiß, ich war mal einige sind, dabei. ja, einige Ja. sind gestorben inzwischen, nicht? Und Und jetzt erzähl noch ein bisschen bitte, also du bist dann als Student wieder zurück nach Wernwag und hast jede Semesterferien immer bei dieser Baufirma gearbeitet. ja, dann ich habe das schon Warst ausgemacht ein gehabt, als ich weg bin, Werkstudent, habe ich gesagt, ja, ja. dann bin ich wieder zurück, dann bin ich wieder da, nicht? Und ja, dann kommst du, nicht? Und der hat immer Arbeit gehabt für mich. Wir haben also in Städten am Kaltenmarkt hatte der auch viel gebaut an Kasernen und dann auch noch für die Angehörigen des Militärs wurde da auch Häuser Und wer gebaut. war dort Engländer, Nee, nee, nee, nee, Amerikaner? die Franzosen. Die Franzosen, ja. Franzosen, nicht? Und dann, ja, der hat ja alles gemacht, hat auch Straßenbau. Auch Straßenbau habe ich da mitgemacht. Das war ja auch eine Ja. Also du wurdest nicht abbeordert, du müsstest jetzt der Familie was helfen oder sonst was. Dein Nein, nein, nein, Vater, da hatte ich du also warst der gut, was ich Studiosus Zeit, und was ich also, ja, gut, habe ich der Mutter oder dem Vater schon, also mehr, sagen wir so, häusliche Dinge wie jetzt Holz hacken. Man hat ja dann nur mit Holz geheizt, man hat ja Kachelöfen. Das Holz, da hat man einen Schopfen gehabt und dem Schopfen hat man dann das auch verhacken oder musste ich auch hacken. also. Deswegen hatte ich mir ja mal in den Daumen gehackt, da ist noch die Narbe hier. Narbe, ja. Das wäre fast da. Weg gewesen Ja, fast. ja. Ja. Und dann Ja, hattest du gut. Ja, damals dann schon ein haben Motorrad zum wir. Ja, der Runterfahren hat eben, da. um ins Tal zu fahren, einzukaufen und so weiter. Ne? Das war noch nicht so Usus. Ja, für die Herrschaften, wo die Köchin da geherrscht hat, die hat ja das ja alles unten dann im Tal bestellt und es wurde dann Geliefert, hochgebracht. Nicht? Also manchmal konnte da bei dieser Lieferung was mitgeben, nicht? Sonst ja. hätte man ja mehr bezahlen müssen. Nicht? Und es war aber schon so, dass er dann runtergefahren ist und hat dann, obwohl er, Wer er, dein der Vater, Vater? ja, und später dann ich mit dem Motorrad, das war dann eher mal so ein, ja, heute wird man sagen, ein kleines Mofas, Mofa. ein größeres Mofa, denn das Mofa gab es damals Noch noch nicht. nicht. Nein, nein. Hast du Das dir kann das bedeuten. selbst gekauft oder hat Nein, dir das denn dein Vater nein, der Vater gekauft? gekauft, ne? Ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie der Vater dazu kam, ob der so viel Geld hat, aber jedenfalls war das dann nachher ein 200 Kubikzentimeter. Ja, also schon eine größere Maschine. Also die war NSU schon, gab es. das war der NSU, aber es war so schon Und groß. da Da warst konnte ich du was schon. Besseres und angesehen. Ja, Und gut, der ist studierter, nicht? Der studiert da und so weiter. Da war das schon bei den Mädchen. Ja, also man hat eigentlich gleich angebissen. Also man hat sich sofort eher mit mir beschäftigt als mit den anderen, nicht? Die Bauern waren, nicht? Jungen waren. Die Und waren. die Traudl hat sich dann damals schon in dich verliebt gehabt? War die Ja, da schon gut. so ein Paar oder nicht? Ja, gut. Man war schon Freundin, also Freundin war es dann schon. Da war das Verhältnis anders, nicht? Wir haben im gleichen Haus gewohnt. Unten war der Förster mit seiner Frau und oben der Gärtner mit seiner Ja, Frau, ja. nicht? Und das Verhältnis so zu den Förstern war ja nicht gerade so, dass die viel zu reden hatten. Die eine, man hat ja nur, wenn man zusammenkam, über das Flüchtlingsleben gesprochen, nicht? Die kamen ja als Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei, also Sudetenland, und alles auch von den Fürsten organisiert, nicht, dass die Flüchtlinge, da waren ja auf Ehrenberg nachher ja, was weiß ich, in der Hochzeit Zeit, aha. bestimmt 500 Leute Leute, dort. die überall im Schupfen, überall, wo man wohnen konnte, nicht, hatten die jemand da einquartiert. Die sind dann aber auch sukzessive immer weniger geworden, Und nicht, weil man da oben für so viele Menschen keine Arbeit hatte, nicht? was Einige macht, ja? konnten ja da in dem Betrieb, da war ja ein großer Betrieb mit was weiß ich, wie viel Kühen, ein Vorzugsmilchbetrieb, Milch, ja. nicht? Ich schätze so um die 50 Kühe, nicht? Die dann eben dann auch am Tag draußen waren und dann zum Melken reinkamen. Ja, die war, ja, und dann vor allen Dingen auch immer in der Hubertuszeit hat man die Jagden gehabt, das haben die Fürstenberger da organisiert, da war ja auch immer Das Remi-Demi. Hast du Und erzählt mal ja, schon, ja. dass da Jetzt viele, aber noch viele. zur Traudl, was hat sie dann gemacht, die ja auch dort Ja, blieb die hatte bei ja, den ja, die war Eltern? ja, die habe ich ja vorher nicht gekannt. Wir waren früher dort. Auch die Eltern waren früher dort, die Eltern von ihr. Aber sie hat ja noch Der war Schweinerei. noch in diesem Sägewerk Ja. bei Donau. Donaueschingen. Das hat ja ein Onkel von ihr geführt. Und da hatte sie gleich, als sie dann nach Donaueschingen kam, hat er sie gleich aufgenommen und hat ihr dann die Lehre angeboten, bei ihm zu machen als kaufmännische Angestellte, also auch kaufmännische Lehre. Und mit dieser kaufmännische Lehre in einem Sägewerk, wurde sie dann weiterempfohlen nach Meßkirch, das war in der Nähe von Wernwag, Richtung Bodensee, war ein Revier, also ein Waldrevier vom Fürstenberg, und dort war auch ein Forstamt vom Fürstenberg. Und da ist sie dann als Sekretärin des Forstmeisters Ja, aha. hingekommen. Und sie hat auch dort gewohnt unter der Woche und Unter kam der am Woche hatte sie Wochenende dort rein. eine Bude auch, nicht? Und ist dann am Wochenende auch immer mit dem Fahrrad rübergekommen, zu Besuch, also bei den Eltern gewohnt. Und ich habe sie dann ja nur immer in In Semesterferien Saison gesehen, gesehen, ja. nicht? Also da war das schon, ich weiß jetzt nicht, ich war doch schon im Studium, glaube ich, erst im dritten oder Jetzt vierten, bist du leise. Ende dem dritten oder vierten Semester ist die erste, sozusagen, als ich da hinkam, habe ich sie da mal gesehen, nicht? Wahrgenommen, Wahrgenommen, vorher ja ja. nicht so richtig, ne? Wahrgenommen. Ja, und die hatte dort beim Onkel gewohnt, im Haus, nicht? Ja. Wo sie dann immer gesagt hat, ja, das war dann immer so, wenn, Ja, immer in nach, Meskios, nein, nein, noch dann vorher, ja im nach vorher, Sägewerk nicht? Da hat sie immer. dann immer erzählt, es gab immer eine halbe Mandarine oder eine halbe Banane, wenn es die gab, nicht? Bloß keine ganze. Sie hätte mal gerne eine ganze Ganze. Banane gegessen. Gut, sie hat es dort schon gut gehabt, nicht? Aber sie haben trotzdem alles Und in überwacht, über eine Meskios Wache. hatte sie ein Fünf Zimmer. Menschlich hat Sie sie hatte ein ein Zimmer. kleines Zimmer gehabt und auch eine freundliche Wirtin. Also die hatte dort, dort war sie eigentlich schon sehr also bekannt, nicht? Weil sie immer schwimmen gegangen ist, als einzige dort in einen Teich. Und ja Also gut, so das, habt ihr ne? euch So haben wir kennengelernt. uns eigentlich kennengelernt, nicht? Und du hast aber dann immer gesagt, ja, also du musst jetzt dieses Studium fertig machen und einen Beruf haben. Da habt Ja, ihr euch mal dann verlobt. Aber das wir ist haben uns vielleicht ein ein anderes anderes Kapitel. Thema, ja, Ja. andere Zeit Also war du das. bist im Studium und hast Ja, dann das Studium mal genau. fertig gemacht. In welchem Jahr warst du fertig mit dem Studium? Hast das abgeschlossen? Das war 1956 und Januar 57 habe ich schon eine Stelle gehabt. Ne? Aha. Gut, das ist ein Das neues ist ein Kapitel. Kapitel, ja. Super.